du mir ja nah, Tag für Tag. Jesus, dir gehört mein Leben als Lobpreis. Ich rühme deine Liebe und Macht. Ich erhebe dich mit betenden Händen. Ja, du gibst mir Kraft, du bist mein Halt. Jesus, lehre mich doch sehen, dass in der Schwachheit ich stark sein kann. Und ich preise dich, auch wenn die Freude fehlt. Ja, dein Name sei gelobt. Ja, dein Name sei gelobt.